Die Weltöffentlichkeit verurteilte scharf die verruchten Staatsterroraktivitäten der Agenten der CIA, der USA und des südkoreanischen Geheimdienstes gegen das höchste Führungsgremium der DVRK. In Berlin, Deutschland, fand eine Kundgebung zur Entlarvung der gemeinen Umtriebe der schlimmsten Terroristen statt. Die Redner sagten auf der Veranstaltung, durch die Terrorverschwörung habe sie klar begriffen, wie die USA für die Erfüllung ihrer Ambition boshaft die Machenschaften verüben. Sie bekräftigten ihre Überzeugung davon, dass das koreanische Volk trotz der boshaften Machenschaften der feindseligen Kräfte auf dem von ihm gewählten Weg geradeaus voranschreiten und sicher den endgültigen Sieg erringen würde. Die Kommunistische Volkspartei Spaniens veranstaltete auch eine Kundgebung. Die Parteien und die Organisationen in Weißrussland und Bangladesch, das äthiopische nationale Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitee, der Vorsitzende der Suzidologie-Studentengruppe der Provinz Mpumalanga in Südafrika, die fortschrittlichen Parteien und Organisationen sowie die Persönlichkeiten aller Kreise in verschiedenen Ländern veröffentlichten Erklärungen, Stellungnahmen und Beiträge.